Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Als Hans einen neuen Zellengenossen bekommt, hält er diesen für einen Rutscher. Also für einen, der in eine Haftanstalt geschleust wird, um die Insassen auszuspionieren und ihnen Geständnisse abzuringen, die sie vor Polizei und Gericht nicht abgegeben haben. Doch Paul versichert mehr oder weniger glaubwürdig, er sei ein Mörder. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem sich die beiden Gefangenen wechselseitig belauern und bedrohen. Wer wird am Ende auf der Strecke bleiben? Rutscher? Kriminalhörspiel von Karl-Heinz Bölling mit Eberhard Esche und Christian Grashoff. Bleiben Sie stehen. Gehen Sie. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bitte schön. Tag. Tag. Halt's Maul. Ich muss meine Sachen einräumen. Geht das auch leiser? Rutscher, was? Ich muss meine Sachen einräumen. Bist du nicht zu Hause? Ich heiße Paul. Leck mich mal am Arsch. Und du? Hans. Ja, und weiter? Weiter ist scheißegal. Also Hans. Dampf in allen Gassen. Ziemlich eng hier. Mach mal das Fenster auf. Kommt ja rein und kommandiert mich rum. Na, was haben Sie denn verbrochen, Herr? Ich war obdachlos. Hab geklaut. 6 Monate. Bist ein Rutscher? Das soll ein Bett sein. Ich hab dich was gefragt. Ja, und? Es ist verboten, sich am Tag aufs Bett zu legen. Auch für solche, die einen aushorchen sollen. Ah ja? Alles eingeräumt? Die paar Sachen. Wieso obdachlos? Fliegst du raus? Ohne Knete. Bist im Arsch. Kümmert sich keine Sau um dich. Musste draußen wohnen, im Freien. Lachen sie über dich. Ist ja auch Winter. Jetzt. Mach das Fenster zu. Spiel hier nicht den Chef. Ich bin seit 2 Monaten hier. Ja, Gefangener, wie ich. Wenn du kein Rutscher bist, schon. Ich soll mir den Arsch abfrieren. Also gut. Zufrieden? Geschrien wird ja auch nicht. Hier wird normal gesprochen und so weiter. Wie gehabt. Wie draußen. Wie in der Stadt. An mir soll's doch nicht liegen. Und ich bin keiner, klar? Ich auch nicht. Wofür sitzt du? Langsam. Langsam. Kannst du ruhig sagen. Bleibt unter uns. Ich bin nicht du. Ich bin anders. Ja? Ganz anders. Wie anders? Zum Beispiel, ich war noch nie obdachlos. War noch nie obdachlos, der Arsch. Dann weiß er ja überhaupt nicht, was das heißt, obdachlos sein, dieser Pimmel. Ich brauchte nie nach Hause gehen. Ich war immer zu Hause. Ich brauchte mich auch nie anziehen. Ich war immer fertig angezogen. Mit Kälte, mit Dreck, mit Kratzer, kennst du? Ich heul gleich. Setz dich hin. Lass das hin und her laufen sein. Ich habe einen umgebracht. Was? Ich habe einen umgebracht. Das glaube ich dir nicht. Mörder kommen in eine Einzelzelle. Die wissen doch nicht, dass ich einen umgebracht habe. Die denken, ich bin ein blöder Erpresser. Erpresser? Und womit? Ich bin kein Erpresser. Ich bin ein Mörder. Ein Mörder bin ich. Verstehst du? Kein blöder Erpresser. Schrei nicht so. Meine Ohren. Ich reiß dir gleich deine blöden Ohren ab. Idiot, scheiß Penner, blöder, obdachloser Wichser sitzt hier und der Staat muss ihn versorgen. Obdachlos? Wer? Ich? Na, jetzt sag bloß noch, das stimmt nicht. Erzähl ich ihm anderes Mal. Ich mache jetzt Pause. Im Gefängnis ist vom Leben draußen. Immer Pause. Penner hat bestimmt eine böse Kindheit gehabt. Verkorksten Lebenslauf. Ich bring dich um. Ja, was ist denn, Brüchchen? Einen Mörder umbringen? Ah, lass mich los, du Schwein! Lass los, so! Grüßt man so einen Neuankömmling? Ich meine einen Gast. Sag mal, bist du verrückt, du? Willst du mich umbringen? Quatsch, natürlich nicht. Und was jetzt? Reden wir? Wie reden, was denn? Reden. Über uns? Über den Staat, der uns einsperrt wie Tiere, über die Schließer, übers Essen, über die Seelenpriester. Das könnte mein Kinderzimmer gewesen sein. Das war auch so groß. Aber ich brauchte nicht viel Platz, sagten meine Eltern. Je älter man wird, je besser kann man sein Leben überblicken. Je höher, dass du stehst, umso weiter kannst du gucken. Wo alles so hinführt. Was man früher nicht gedacht hat, nicht für möglich hält. Da rede ich schon, dass ich obdachlos gewesen bin. Wo wir doch damals so ein großes, wunderschönes Wohnzimmer gehabt haben. Was sage ich gehabt? Das haben wir noch. Da warten die auf mich. Frau und Kinder. Ich habe gerade kein Foto bei. Schade. Was habt ihr denn für ein Auto? BMW. Habe ich nur 2 Jahre gefahren, dann abgestoßen. Brauchte nie damit in die Werkstatt. Wofür sitzt du, Hans? Erzähl du erst mal von deinem Mord. Könnte es sein, dass du ein Trickbetrüger bist? So ein mieser, kleiner Trickbetrüger, der alte Leute bescheißt? Wer hat denn das gesagt? Ja, ich sag das. Stimmt es? Oder stimmt es nicht? Ich habe auf der Straße gelebt. Ich betrüge keine Leute. Und du bist froh? Du bist glücklich jetzt? Ja? Bist du glücklich jetzt hier zu sein? Ja. Ich habe jetzt eine Decke über dem Kopf. Eben hast du aber gesagt, du bist kein Obdachlose. Bist du doch ein Penner. Na, was stimmt denn nun? Trickbetrüger, Obdachlose oder was anderes? Ich kann nicht hören, wenn jemand neben mir Erdnüsse kaut. Deswegen gebe ich dir keine ab. Kannst du dir hinter die Vorhaut schieben? Da haben wir ja Gemeinsamkeiten, Paul. Wir haben nichts gemeinsam. Wir sind zufällig zusammen, wie Affen. Bin kein Affe. Und zufällig sind die Affen auch nicht zusammen. Ich kenne mich. Ich weiß meinen Lebenslauf. Ich habe mir gar nichts vorzuwerfen. Obdachlose oder Knastologen habe ich doch immer links liegen lassen. Habe ich nichts mit zu tun. Sind wie Schwule, Knastologen. Brauch ich nicht haben, sind Arschlöcher. Nun matsch nicht so. Ich bin nicht schwul. Ich hatte mal einen Schwuler verfolgt. Ich hätte der Sau ein Messer in den Bauch stechen können. Hast du aber nicht. Oder? Hast du den? Nee, von mir rede ich ja nicht. Später. Vielleicht später, wenn ich Lust dazu habe. Jedem Stinktier erzähle ich doch nicht mein Leben. Nein. Das ist meine Wasserflasche. Hatte ich einen Durst? Ja, wisch das Mundstück ab. Dein Mund klebt da dran. Na okay, Herr Saubermann. Ich putz den Flaschenhals ganz sauber. Schön sauber. Keine Bilder, keine Fotos. Fotos? Nee, wovon denn Fotos? Von deinen Lieben. Wo hängen denn die Fotos deiner Lieben? Hast du meine Frau umgebracht? Was ist los? Hier ist mit durchgeschnittener Kehle im Wald gefunden worden. Hast du das? Was soll denn das? Wo hast du deine Menschen umgebracht? Nicht im Wald. Meine Frau ist im Wald gefunden worden. Sie ist woanders umgebracht worden. Wo hast du deinen Menschen getötet? Drecksau! In einer Wohnung. In welcher Wohnung? Was war das für eine Wohnung? Was für ein Haus? Eine bessere Gegend. Bessere Gegend, große Wohnung. Leck mich doch am Arsch. Ha? Bessere Gegend. Du, ach Gott, wenn ich so einen Scheiß schon höre. Ich hab mal eine Woche in so einer Wohnung gelebt. Die Besitzer waren in Urlaub. Bin ich da eingebrochen und hab die Lebensmittel gefressen. Fernsehen geklotzt, Sekt getrunken und ins goldene Scheißhaus geschissen. Ich bin in so einem Haus aufgewachsen. Eine Woche gelebt. Ja, ins goldene Scheißhaus geschissen und mich durchgefressen. Aber natürlich nicht die Fenster aufgemacht, damit keiner merkt, da sitzt eine Made im Speck. Wir hatten schon damals, also vor 1960, ein großes Auto. Einen BMW V8. Geradewegs über dem großen Wohnzimmer war das Schlafzimmer. Ja. Glückliche Nächte. Allein. Ich könnte von meiner Zeit auf der Oberschule erzählen. Ab der 4. Klasse Volksschule wurde aussortiert. Die Kinder, die gute Noten haben, kommen auf die Oberschule. Mahlzeit, Paul. Mahlzeit. Du hast dein Essen als Obdachloser herbekommen. Städtische Küche. Betteln. Heißarmee. Und da hast du geklaut? Na klar. Vom Altar was abgebrochen. Die wertvollen Figuren. Steine. Zum Überbrücken habe ich dem Pfarrer seine Brieftasche geklaut. Sein Aktenkoffer stand in der Sakristei. Waren 500 Mark drin. Ist das dein erster Knast? Nein, der erste. Kennst du Paris? Na, logisch. Der Delon. Hm? Der Alain Delon. Er liebt Frauen. Genauso wie Männer. So. Meyer ist ein guter Schauspieler. Meine, da ist auch egal, wen er liebt. Hm? Weil er ein guter Schauspieler ist. Bloß wegen Pech bin ich auf der Straße gelandet. Braucht sich nur rumhören. Die Knastologen kennen mich hier. Und frag sie mal, die kennen meinen Fall. Ich bin unschuldig an meinem Leben. Und wer ist schuld? Ich nicht. Fertig. Auffällig. Hat's geschmeckt? Schweinefraß. Hau doch ab. Geh raus und setz dich in die Kneipe. Bestell dir was Gutes. Soll ich mitkommen? Scheiß Spitzel. Wer ist ein Spitzel? Du. Also erst habe ich deine Frau umgebracht, jetzt bin ich ein Spitzel. Du bist vielleicht ein Gummihund. In Russland würdest du hier nicht mehr leben. In Russland im Gefängnis als Spitzel. Keine Nacht. Und du bist eine tote Leiche. Aber hier kann es auch ganz schnell gehen. Ein Schlag von mir und da stehst du im Hemd. Und dann noch ein Schlag und da steht dein Hemd ganz alleine rum. Ja, da sag doch endlich, was du bist und wer. Ich warte. Lass mich mit deinem Scheißgequatsche zufrieden und halt die Fresse, du Idiot, sonst stopf ich sie dir. Verbrecher, du Schläger, das bist du. Das steht dir im Gesicht. Mit sowas muss ich erleben. In einem Raum. Aufmachen! Mach auf! Und diese Penner hier raus! Mach auf! Die machen nicht auf, Hans. Die haben doch ihre Dienstvorschrift. Die sollen sich bewachen und nicht rauslassen. Scheiß Kälte. Es wird immer kälter. Es ist Winter. Ich muss pinkeln. Dann geh doch. Pinkelst du ins Wasser beim Pinkeln? Das weiß ich doch nicht. Hört sich besser an, wenn du nicht ins Wasser pinkelst. Ich werde dran denken. Penner halten sich gerne in der Nähe von Klos auf, weil man da schnell pinkeln kann. Hast du gesoffen draußen? Wenn ich schlucken würde, wäre ich nicht in den Knast. Ach, es schluckt im Knast. Oh ja, das ist schlecht. Du gehst mir so auf den Wecker. Wie lange denkst du, muss ich bleiben? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was so einer wie du aufgebrummt kriegt. Kommt drauf an, was du gemacht hast. 5 Jahre. Für was 5 Jahre, Paul? Für was? 5 Jahre. Das ist schon was. Das ist kein kleines Ding. Das ist kein Überwintern. Leb mal als Obdachlose auf der Straße im Winter. Sogar die Bullen frieren. Ja? Wie auf den Motorrädern. Au Backe. 1500 Tage. Das ist lang. Ich werde dich im Frühling verlassen. Dann bekomme ich einen neuen Spannermann. Nachtschlosser, Karnickeldiebe, Kinderficker, gibt doch genug. Für was 5 Jahre? Das verstehst du nicht. Was soll ich nicht verstehen? Na, was habe ich davon, wenn du etwas verstehst? Hm? Nichts. Nichts. Ich denke wie die Amerikaner. Du bist das, was du bist. Du bist das, was du im Moment bist. Meine Frau wollte mich umbringen. Und dafür kommst du in den Knast? Sie hat den ganzen Tag gesungen. Hm? Ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß. Hm? Mildernde Umstände. Du verarschst mich. Ist tipptopp wahr? Frag alle. Wer ist alle? Na, die mich kennen. Wer denn sonst? Und wer kennt dich? Na, die ich kenne. Wen kennst denn du? Ich glaube langsam, du erzählst Scheiße. Mit dir rede ich überhaupt nicht mehr. Ich bin stärker als du. Reiz mich nicht. Schwätzer. Ich war gut genug für die Oberschule. Aber aus irgendwelchen Gründen bin ich nicht auf die Oberschule gekommen. Oberregierungsrat kannst du nicht werden mit Volksschule. Naja, also was tust du ohne Geld? Was tust du ohne einen gescheiten Beruf? Sterben. Ach, was werf ich meine Perlen vor die Säure. Ich war der Pate, Hans. Was? Ich bin der Pate. Hm. Und deine Mittel der Verständigung haben wir, tricksen die Bullen aus. Wir wissen, wo die Bullen sind, haben unseren Mann bei der Polizei. Der Mann wird gut bezahlt. Der braucht nicht von seinem Hungerlohn zu leben. Das geht auf ein verdecktes Konto. Es gibt nicht nur Europa. Europa ist gut, Europa ist gut, aber Europa, das ist doch nicht die Welt. Weißt du, wie schnell man mit einer Concorde nach Kanada fliegt? Von Paris aus? Na, weißt du das nicht? Na, das kannst du ja nicht wissen. Du musst ja in einem Scheißhaus dein Elend beklagen. Ich aber, lieber Freund, ich kenne die Welt. Ich bin ein Gewinner, Hans. Kein Verlierer. Ja, ein Gewinner zum Totlachen. Mein Verteidiger holt mich hier raus. Das dauert keine Woche. Da geht die Tür auf und ich sage auf Wiedersehen. Ja, fix geht das, weh? Die Formel 1. Ich wünsche dir, dass du mal in der Gosse lebst wie ich. Dann verliert sich deine große Schnauze wie von selbst. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Was ist denn, wenn du hier rauskommst? Ja? Na, was passiert denn dann? Wieder Platte putzen, wieder ein Stadtmagazin verkaufen in der Fußgängerzone, eine Mark pro Exemplar für dich, oder was? Oder gehst du in den Zoo, den Affen die Bananen klauen? Ich kann ja bei dir anfangen, Paul. Brauchst du jemanden? Oh, einen wie dich kann ich nicht gebrauchen. Was kannst du denn? Leute umbringen. Was ist das? Rasierklingen. Gibt auch Rasierapparate. Brauche ich eben. Dass hier sowas gestattet ist? Unmöglich. Meine Frau ist mit durchgeschnittener Kehle im Wald gefunden worden, Paul. Das sagtest du bereits. Na, was denn nun? Raubmord, Sexualmord? Und wenn ich sie umgebracht habe? Was denn du? Du hast doch auch gesagt, du hast. Ich? Ich hab gesagt, meine Frau wollte sich umbringen. Ich bin ein Mörder, hast du gesagt. Ich habe keine Lust mehr auf so einen Quatsch zu antworten. Ich liebe meine Frau und die wird mich hier nächste Woche besuchen. 30 Minuten pro Woche Sprecher. Das heißt Sprechererlaubnis. Das hängt mir hier alles zum Halse raus. Dieses Gelaber, diese Scheiße hier. Halt's Maul, du Affe! Los, putzen. Was ist los? Zelle putzen. Zelle putzen? Anschließend, heute Abend, da gehen wir an die Hanteln. Hanteln? Ja, Hanteln, Frustabbau. Und dann spielen wir Dart oder Fernsehen, Unterhaltung. Verstehst du, kapiert? Ich bin doch nicht bescheuert, nicht mit mir. Ach, mit dir, um 6 aufstehen. Um 6:30 Frühstück, Telefonate sind verboten. Brief schreiben, die liest der Richter mit. Noch Fragen? Nee. Arbeiten kannst du auch, aber wahrscheinlich darf so einer wie du nicht arbeiten. Zu gefährlich. Oder man will es nicht. Man will ihn klein machen. Arbeit bedeutet raus aus der Zelle. Immer Zelle geht auf den Geist, Paul. Also, Zelle putzen. Den ganzen Tag. Der ist in der Hackordnung im Knast ungefähr in der Mitte. Ganz unten sind die Kinderficker. Das Leben hier ist besser als auf der Straße, Paul. Viel besser. Ja, behalt's für dich. Oh, da kommt ein Tuch runter. Vom Fenster. Bedeutet Tuch. Was? Ja, sonst nichts. Interessant. Der Spinner über uns lässt sein Betttuch flattern. Aber bedeutet nichts. Genau. Er will uns verarschen. Er will uns die Sonne wegnehmen. Das Licht. Klingt nach verrückt. Oder nach Langeweile. Dreck. Ich kann mich ja umdrehen. Und du kannst eine Wanze unter mein Bett pappen. Was, Wanze? Ja, ne. Zum Abhören. Wenn ich was quatsche, so eine Art Beichtwanze. Was? Gummihund? Denke ich etwa, du bist ein Rutscher? Ist doch unbeweisbar. Du wirst es mir nicht sagen. Scheiß Spitze. Bla, bla, bla. Ich bin doch nur ein Werber. Mich braucht man nicht bespitzeln. Doch. Ich bin wertlos. Ich bin kein Rutscher. Also jetzt gib's auf. Patsch. Tot. Ja, Brummer. Eine Fliege, warum lässt du sie nicht leben? Hör mir nicht so nah. Halt Abstand. Bleib da in deiner Ecke, komm zu Schab. Ich muss wissen, wie spät es ist. Wo ist meine Armbanduhr? Im Knast hast du gar nichts. Das bekommst du wieder, wenn du entlassen wirst. Wichser! Zeit, wie sowas kommt. Dass man verhaftet wird. Was da passiert ist. Was da für mich falsch gelaufen ist. Ruhe. Wie spät mag es sein? Es ist dunkel. Muss pinkeln. Geh pinkeln. Ich kann nicht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann muss ich pinkeln. Schon als Kind. In der Schule musste ich ewig pinkeln. Ich habe nämlich eine schwache Blase, weißt du, wenn ich mit meiner Lage unzufrieden bin. Willst du deine Schokolade? Verstehst du, was ich meine? Ich hatte keine Schokolade, aber ich sprich von Schokolade. Fressen, ficken, alles virtuell. Es ist die Zukunft. Kirche brauchst du nicht. Gesetze nicht. Keine Politik nicht. Keine Natur nicht. Friede. Findest du nicht, dass es hier zu warm ist? Ich hätte dich schon längst tot machen können. Du hast geschlafen. Aber ich hab's nicht getan. Ich bin heute nämlich friedlich. Ich bin gelähmt. Der ganzen Umgebung. Aber lass mich nur heimisch werden. 3 Monate und du kennst mich nicht wieder. Halt's Maul, du Arsch. Was sagst du? Ich bin ein Arsch. Du bist ein Arsch. Sag mir doch mal Arsch zu mir, du. Hier kommst du sonst nicht lebend raus. Das sage ich dir als Mensch. Mach nur so weiter. Mich Russmensch. Ich sag dir eins. Erzählst du den Bullen, ich habe dich angegriffen. Da siehst du aus wie mein Mitarbeiter. Aber der sieht nicht mehr so toll aus. Ja, der sieht irgendwie zerbrochen aus. Ja, irgendwie verletzt. Oh Mann, der ganze Arm tut mir weh. Ich bin der Chef, Hänschen. Ich bin schlauer als du. Chefs sind alle schlauer als ihre Malocher. Darum sind sie ja Chefs. Ja, doch, Mann. Ich geh schlafen. Du weißt doch gar nicht, wie das geht. In eine gute Mannschaft kommen. Sag mal, willst du mich nerven, du Penner? Lass das Kratzen sein. Jetzt hör mir mal zu. Na, was war das, Hans? Das war der Klodeckel, Hans. Hier sind wir gelandet. Hier, essen und scheißen. So weit ist es mit uns gekommen. Ich bin der Pate, der Chef. Ich will hier raus. Ich befehle es. Ich mach euch alle kaputt. Ich bring sie alle um. Ihr Schweine, Dreckschweine, macht die Tür auf. Du Ruhaffe, du Scheiß-Ruhaffe. Wächter lesen die Zeitung, Paul. Die haben keine Lust, die aufzumachen. Und wenn sie die aufmachen, dann bringen sie dich in die Beruhigungszelle. Das ist nichts als ein Loch in der Erde. Komm, gute Nacht, Paul. Aus wie ein Knicker. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Mir fehlt die Gabel. Bitte? Die Gabel fehlt. Na, rück die Gabel raus. Ein bisschen plötzlich. Was denn für eine Gabel? Meine Gabel. Du, ich scheiß dich gleich an. Rück die Gabel raus. Ich hab deine Gabel nicht genommen, Paul. Ich habe doch selber meine Gabel. Such mal richtig. Na ja, bitte. Ja, siehst du, da ist sie doch. Mensch, hast du aber Glück gehabt. Hast du aber ein Glück gehabt. Mich beklaut kein Mensch. Niemand. Absolut niemand. Ich hab noch was auf der Kante. Wenn ich bald hier rauskomme, genug zum Leben. Außerdem habe ich Pläne. Glaubst du, es gibt so einen Zufall, dass der Mörder meiner Frau zu mir in die Zelle kommt? Nee, nie. Dass der Mörder meiner Frau einen anderen Gefangenen im Gefängnis umbringt oder umbringen lässt? Undenkbar. Sag die Wahrheit, du Hund, du. Sag die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich glaub dir das mit deiner Frau nicht. Was ist das hier? Es ist ein Foto. Das ist ein Foto. Wer ist denn da zu sehen? Eine Leiche. Das ist ein Polizeifoto. Wie kommst denn du an dieses Polizeifoto? Na, ich sammle sowas. Du bist verrückt. Das ist meine Mutter. Das Foto? Ist deine Mutter? Warum? Was ist denn daran so schlimm? Na, nichts, nichts ist daran schlimm. Ich hab nie eine Frau gehabt. Und verdächtigst mich, ich hätte sie umgebracht? Du verwechselst also deine Frau mit deiner Mutter? Wurde deine Mutter umgebracht? Möglich. Wer hat das getan? Ja, woher soll ich denn das wissen? Bin ich die Polizei? interessiert es dich nicht? Schon. Aber. Ja, was aber? Darum musste ich ja verschwinden, Paul. Untertauchen. Ein Todmacher. Sie lebt noch, Paul. Sie will bloß nichts mehr von mir wissen. Darum ist sie wie tot. Für mich. Gib das Foto wieder her. Du bist ja total verrückt. Weg mit dem Scheiß. Foto. Fix auf, spül's im Klo runter. Na, was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen? So macht ein Pate das. Kurzer Prozess, zack, zack. Und die Sache ist erledigt. Na, lass die Schnipsel liegen. Da piepen die Meisen und scheren sich nicht und Geld verdienen und so weiter. Bringen sich auch nicht gegenseitig um. Die leben einfach. Was ist denn, Hans? Bist du wieder wach, Paul? Du hast mich geschlagen? Du hast mich schwer geschlagen? Ich war kurz davor, dich zu töten. Oh, ich habe aber Kopfschmerzen. Wo sind die Meisen? Fortgeflogen. Ich flieg auch bald fort. Europa ist mir zu heiß. Japan, Indonesien oder so. Mal sehen, mir ist so schlecht, du Schwein. Warum hast du mein Foto zerrissen? Im Knast gibt es nichts Privates. Ich werde das wieder zusammenkleben. Die Zeit läuft dir weg. Als alter Mann brauchst du ein Zuhause. Jemand, der für dich kocht. Schlaganfall. Willst du halbseitig gelähmt ein Ding drehen? Nee, will ich nicht. Tür auf, Tür zu. Im Knast bist du ein Meerschweinchen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Meerschweinchen mit Ausgang. Halt das Maul, Paul. Du musst alles, was du mir erzählt hast, einem erzählen, der sich damit auskennt. Ja, und zwar, hör mir zu, mit Verrückten. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie normal sind. Aber sie sind's nicht. Mir tut alles so weh. Ach. So ein Schwein schlägt mich nieder. Mensch, wer bist du denn überhaupt, dass du es wagst, den Paten zu schlagen? Ach du lieber Gott. Ein Meerschwein mit Würde. Auch das noch. Leiser geht nicht. Wann sollen wir denn da durch sein? In 10 Jahren? Ich komme sowieso im Frühling raus. Hier, spül den Schutt runter und drück ein paar Mal die Spülung. In der Zeit mache ich ein paar feste Schläge. Mehr geht nicht, das fällt sonst auf. Naja, den Hammer und den Meißel hat dieser Schließer besorgt. Die brauchen auch Kleingeld. Kenne ich den? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Paul. Ja, was willst du? Warum soll ich ausbrechen? Ich warte ab. Was soll ich da in der Kälte? Ja, was denn Kälte? Ändere dich und schaff Geld an. Wir hatten ein Haus. Da habe ich sie umgebracht. Ich will kein Haus mehr haben. Ich denke, sie lebt. Hast du nicht gesagt, sie will nichts mehr von dir wissen? Ja, was hast du mir alles erzählt? Nur Scheiße. Hör mal zu. Wir sitzen im gleichen Boot, aber wir wollen hier raus. Luft schnappen, freie Luft atmen, ein Bier zusammen trinken. Ich könnte dir einen Job besorgen. Gib den Hammer her, Hans. Du hast viele Menschen beklaut. Unglücklich gemacht. Erzähl jetzt keinen Scheiß. Wart mal. Hier ist mein Ausweis. Polizist? Ja. Du weißt es. Aber was soll denn das? Was erzählst du jetzt die ganze Zeit, du? Mit deinem widerlichen Rutscher bist du! Dein Vertrauen gewinnen, dass du redest. Na, wovon soll ich reden? Dass du die Mami umgebracht hast. Dass du geflüchtet bist. Und hier einfach ins Gefängnis reinspazierst wegen eines Diebstahls. Ich habe Märchen erzählt. Hast du denn das nicht gemerkt, Paul, dass man Märchen... Deine Mutter ist erschlagen worden. Das ist doch eine Tatsache. Du bist damit nicht fertig geworden. Du kommst nicht im Frühling raus, Hans. Du bleibst hier. Du hast... Ich bleib nicht hier. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Hans, nicht schlagen. Es stimmt nicht. Alles nicht. Alles nicht. Dann nimm den Hammer weg. Ich bin der Part. Ich bin der Mörder. Ich bin ein Mörder. Hans, ich... Kriminalhörspiel von Karl-Heinz Bölling mit Musik von Astor Piazzolla und von Alfred Schnittke. Redaktion Thorsten Enders. Hans Christian Grassoff. Paul Eberhard Esche. Schnitt Andrea Formhagen. Ton Peter Kainz. Regieassistenz Alexander Tschiedrich. Regie Joachim Staritz. Deutschlandradio Berlin 1999.